nicht zur Hochzeit unbekleidet kommen. Lass mich nicht treffen dein Gericht. Mit Schrecken hab ich ja vernommen, wie du den kühnen Hochzeitgast, der ohne Kleid erschienen, verworfen und verdammet hast. Ich weiß auch mein Unwürdigkeit. Ach, schenke mir das Glaubens Hochzeitkleid. Lass dein Verdienst zu meinem Schmucke dienen. Gib mir zum Hochzeitkleide den Rock des Heils, der Unschuld weiße Seide. Lass dein Blut den hohen Purpur decken, den alten Adamsrock und seine Lasterflecken. So werd ich schön und rein und dir willkommen sein. So werd ich würdiglich das Mal des Lebens.